1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir enden eine Woche immer mit einer freien Runde, mit einer freien Themensendung. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Werner. Werner ist 56. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Es ist mal eine Ehre, mit dir zu reden. Das gebe ich zurück. Dankeschön. Ich sehe schon dich seit 11 Jahren, ja. Ah. Ich wollte an für dich wegen einem anderen Thema reden, aber die Frau, die gestern und vorgestern angerufen hatte, die nicht damit einverstanden war, weil ihre Schwester angeächtet werden wollte. Ja, da haben wir gestern drüber diskutiert. Genau. Ja. So, mit mir ist Folgendes. Ich lasse mich später plastinieren beim Professor von Hagen. Ach, na, das ist ja ganz spektakulär. Ja. Das ist diese berühmte Leichenausstellung, genau. Die Plastinate, so nennt er das ja. Ja. Diese Ausstellung ist ja durch ganz Deutschland getourt, ganz Europa, die ganze Welt, glaube ich, mittlerweile. Ja. Hat viel kontroverse Diskussionen ausgelöst bei den Leuten. Und du willst dich also plastinieren lassen. Ja. Das heißt, warum? Warum, genau. Das ist immer die Frage, warum. Mhm. Ich habe das erste Mal gesehen vor 20 Jahren und dann habe ich gedacht, Donnerwetter, das ist was. Wenn das die alten Ägypter gewusst hätten, die haben ja damals ihre Mumien auch einbalsamiert, ja. Lass mich kurz zwischenfragen, vor 20 Jahren gab es doch Professor Hage noch gar nicht, oder? Doch. Wo hast du es gesehen? Den gibt's schon so lange. Ja, nur gut, ihn natürlich, Entschuldigung, aber ja. War er damit schon bekannt? Wo hast du es vor 20 Jahren gesehen? Wurde vorgestellt im Fernsehen in einer Wissenschaftssendung. Aha. Und danach hat er das erst angefangen, ja. Aha. Und dann habe ich sehr oft mit ihm Kontakt aufgenommen, praktisch per Brief. Mhm. Ich war auch eingeladen, praktisch in seiner Hauptinstitution in Heidelberg. Mhm. Dann bin ich oft eingeladen, wenn dann Tag der offenen Tür ist. Ich kenne ihn persönlich, wir haben lange geredet davon. Mhm. Und dann habe ich mir das überlegt, jahrelang. Vor circa 10 Jahren habe ich mich dazu entschlossen, das mit mir zu machen. Das Ganze ist nicht einfach. Man muss beim Standesamt eine Vollmacht hinterlegen. Mhm. Er hat eine Vollmacht. Mhm. Ich habe einen Ausweis dabei im Auto, im Portemonnaie, überall. Ja. Dann habe ich das mit der Familie abgesprochen. Ja. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Was hat mit der Frau. Was hat denn deine Frau dazu gesagt? Die Frau hat gesagt, das ist ganz okay, ich finde das in Ordnung. Ehrlich? Weil da kann man einen Mensch erkennen, was innen drin ist. Ja. Wie die Finger, wo die Nerven, die Sehnen, ja. Kann ich verstehen. Ich finde das ja auch interessant. Ich war auch zweimal schon in dieser Ausstellung ja. und bin fasziniert davon, muss ich sagen. Aber als Ehefrau oder als naher Angehöriger ja. hat man ja noch einen anderen Zugang. Ja. Da steht man plötzlich dann vor einem Plastinat, das ist der Mann gewesen und dieses Plastinat wird durch die ganze Welt geschafft und in allen Ausstellungen ausgestellt. Damit ja, ist sie zufrieden? Das geht folgendermaßen. Das habe ich mit ihr besprochen und sie war mit mir mal auf die Ausstellung gewesen, damals in Köln. Mhm. Momentan ist sie noch in Offenbach bei Frankfurt, ja. Mhm. Weil das ist halt so, wenn man jetzt beerdigt wird, die Frau hat ja auch davon geredet. Was passiert dann mit dem Menschen nach einer Woche, nach einem Jahr und so weiter? Ja. Verbrannt werden möchte ich auch nicht, weil da ist vom Mensch nichts mehr da. Mhm. Seebestattung kommt für mich überhaupt nicht in Frage, ja. weil dann gibt es keinen Friedhof, einen Abschied, wo ein Ort irgendwo ist, ein Kreuz oder so, ja. ja. Was passiert mit diesen ganzen Toten, die in Massengräbern liegen, die im Krieg noch verscharrt sind? Mhm. Da sind auch keine Orte, wo jemand Abschied nehmen kann, ja. Ich kann mich der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Ja. Man sieht ihn wie in einem Mensch, ob jetzt zum Beispiel ein Knochen verschraubt ist, die Finger, die Adern. Natürlich wird man mich nicht erkennen. Es gibt keine Haut. Ich habe ja auch die Ausstellung gesehen. Wie du stehst dann, vielleicht sollen wir es mal den Leuten erklären, die noch nie in dieser Ausstellung waren. Da stehen dann so Knochenmänner oder Sehnenmänner. Ja. Oder Nervenstrangmenschen ja. stehen da und ja. die sind in so eine Masse eingegossen, das ist wie Plastik, fühlt sich das an, daher auch wahrscheinlich Plastinate. Ja. Aber innen drin ist das Original des Menschen, dessen Leiche zur Verfügung gestellt ja, worden ganz ist. Genau. Ja. Das Original vom Innenleben ist noch drin, ja. Und das bleibt auch. Man kann den Mensch selber nicht erkennen. Es gibt keine Gesichter. Mhm. wie sie im Leben waren, sondern halt so strukturiert das Ganze. Lass mich mal was Kritisches fragen. Steckt da vielleicht auch so ein klein bisschen Narzissmus drin, dass du somit erhoffst, dass du, wenn auch verstorben und in dieser Form, doch noch lange so den Menschen und der Nachwelt erhalten bleibst? Genau das ist es. Nicht nur reine Selbstlosigkeit, ich stelle mich der Wissenschaft zur Verfügung, sondern so wie die Mumien, du bleibst dann noch lange hier in der Welt. Ja, das ist so 90% bei mir bedacht, das Ganze. Weil, wie gesagt, auf dem Friedhof und im Grab, der einzige Vorteil, man kann auch nach zig hunderte Jahre die DNA feststellen anhand von Knochen. Aber man ist auch nicht mehr da. Mhm. Es gibt ja zwei Sachen, wenn jemand stirbt. Mein Mitarbeiter hat mich gefragt, ob ich mich schon oft mit dem Tod beschäftige. Mhm. Ich kann nur eins sagen, der Tod gehört zum Leben. Ich bin im Außendienst, fahre in der Woche über 1000 Kilometer. Es kann immer was passieren, Unfall. Und dann... Was bekommst du von dem Professor Hagen? Oder was musst du zahlen? Wie geht das? Nein, also wenn man... Ich muss nicht zahlen und ich kriege auch kein Geld. Ja. Ach so. Im Endeffekt... Man spart sich die Beerdigung. Es gibt keinen Grabstein. Mhm. Es gibt niemand, der nachher Blumen auf den Friedhof stellt. Und damit sind wir wieder bei deiner Frau. Genau. Bei der Vorstellung, deine Frau sagt eindeutig, ja, mach das. Ja, aber die sagt nicht, mach das. Die hat gesagt, das ist ganz okay. Ich finde das in Ordnung. Weiß denn dann deine Frau, wo du beispielsweise ausgestellt bist? Kann die dich erkennen dann hinterher? Gibt es da ein Erkennungssignal? Nein, das darf nicht sein. Das ist ja dann im Endeffekt du wirst anonymisiert in dieser Ausstellung. Man weiß ja nie, wo ich bin. Ob ich jetzt in Hongkong, New York bin oder in Heidelberg oder in Köln oder in Gummersbach, wo du wohnst, ja. Da wohne ich nicht mehr. Da bin ich geboren. Ja. Ja. Das heißt, du gibst dich vollkommen ihm dann frei und du bist verschwunden quasi. Ja, ich bin verschwunden. Du bist verschwunden. Ja. Weil, gibt es denn eine irgendwann ist es ja soweit. Mhm. Der Geist, der wird sowieso in einer anderen Region abgerufen. Der Körper selber, ja, der ist praktisch noch da und das ist eine Hülle. Mhm. Und die lasse ich praktisch so präparieren, dass er der Nachwelt erhalten bleibt. Mich kann keiner erkennen, es kann niemand jemand erkennen. Ja. Der Professor hat zum Beispiel seinen besten Freund, das ist ein Chirurg. Ja. Den hat er selbst in Scheiben geschnitten, ob längs oder quer, ich weiß es nicht. Das habe ich auch gelesen. Ja. Das ist schon heftig. Da hat er gesagt, das ist okay, die wollten das so. Ja, aber ich glaube, da hat er mal gesagt, das hätte ihm auch was ausgemacht, sein eigener Freund. Ja, das hat ihm was, wenn jemand persönlich kennt. Ich meine, so gute Freunde sind wir ja nicht wie sein Professor. Aber wie ist denn das dann bei der Trauerfeier? Ja. Kann dein Leichnam bei der Trauerfeier noch da sein oder muss der sofort in irgendwie eine Säure gelegt werden oder wie geht das, wenn du verstorben bist? Also es gibt, in dem Sinn gibt es schon eine Trauerfeier, eine private, ja. Hm. Und man wird ja irgendwo, ich weiß es genau, in den Leichenhallen oder in kühlen Räumen aufbewahrt. Hm. Und wenn der Abschied persönlich dann vollstatten wurde, unter der Familie und so, dann wird man abgeholt. Wie viel Zeit darf denn höchstens vergehen vom Zeitpunkt des Todes, bis der Professor dich dann bearbeitet? Das kommt drauf an, wenn man irgendwo kühl liegt, dann kann man wochenlang dann liegen, ja. Ach so. Aber mhm. in der Regel sind das 3 bis 5 Tage. Ah ja. Da gibt es eine Nummer, ich wollte nur noch mal sagen, die liegt beim Standesamt hinterlegt. Mhm. Tag und Nacht ist die erreichbar. Mhm. Also wenn ich jetzt sozusagen abgemeldet wäre beim Standesamt, wo ich wohne, und dann wissen die genau Bescheid, die rufen dann da an und dann kommt jemand und holt meinen Leichnam ab. Ja? So, Frage. Ja. Wir wollen es dir beileibe nicht wünschen und wir wollen es nicht hoffen, aber man kann ja mal drüber reden und sich das ausdenken. Stellen wir uns vor, du hast irgendwann einen ganz schweren Autounfall und dein Körper ist unkenntlich geworden oder auseinandergerissen oder weiß ich was. Ja. Was dann? Das steht auch drin. Dann werde ich nicht genommen, wenn ich zum Beispiel bei der Gerichtsmedizin zerziert werde oder bin irgendwo beim Unfall sehr entstellt oder verbrennt. Hm. Dann hat sich das Ganze erledigt, weil man weiß ja nie, wie jemand endet. Ja. Und dann werde ich normal beerdigt. Ah, ja. Nur wenn ich so erhalten bleibe, wie ich jetzt bin. Hast du Kinder? Ja, ich hatte Kinder. Mein Sohn selber ist mit 23 Jahren tödlich verunglückt. Hm. Ja. Hm. Und da das hat sich auch einiges geändert im Kopf. Er liegt ja auf dem Friedhof beerdigt, hier, wo ich wohne. Und das hat schon eine innere Bedeutung. wenn man halt sich damit beschäftigt, was mit einem später passiert. Mhm. Und diese Sache ist wirklich so interessant, weil ob man jetzt irgendwo ausgestellt wird oder steht dann bei Studenten, ist mir jetzt momentan, ich habe nur noch einen Satz reingeschrieben beim Standesamt, wo ich das hinterlegt habe, weil ich bin jetzt momentan 56, dann habe ich so reingeschrieben, hoffentlich dauert es noch 40 Jahre. Das wollen wir hoffen, ja. Ja. Will deine Frau so etwas mit sich auch machen lassen? Nein, meine Frau will normal beerdigt werden. Also auch nicht verbrannt werden, sondern ganz normal? Nicht verbrannt werden. Das kann also sein, wenn es gut läuft, dass du, das heißt deine leibliche Hülle oder Teile deiner leiblichen Hülle in 1000 Jahren noch da sind. Ja, das vielleicht kann sein. Man weiß es nicht. Es kann natürlich sein, wenn es Naturkatastrophen gibt, Erdbeben, wo diese Ausstellungsstücke sind, ob das ewig hält, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall ist dann noch ein Teil von mir. Ja. Also, die Entscheidung ist ganz klar getroffen bei dir. Die ist getroffen, du hast es alles hinterlegt. So begründet und du fühlst dich auch gut dabei. Ja, ich kann es aber jederzeit rückgängig machen, wenn ich zum Beispiel das annulliere, dann geht das ja. Und deine Frau, um das nochmal zu fragen, hat ja dann wirklich keinen Ort zum Trauern. Damit ist sie sich im Klaren und das am Reinen. Das weiß sie genau. Mhm. Und das haben wir sehr oft besprochen, ob sie später auf den Friedhof schaut oder irgendwo eine Urne. Sie hat die Trauer, wie du schon sagst, hat man ja im Herzen, ja? Natürlich. Und natürlich. Es gibt ja auch Leute, die sind vermisst. Ja, ja. Wo kann man denn da trauern? Ja, ja, klar. Und wo sind denn die Toten, die im Krieg geblieben sind? Ja, das ist die andere Seite. Werner, das war sehr interessant, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Ich danke dir vielmals. Ja, ich wollte nur noch zum Abschluss was mal erwähnen. Ja. Es war ungefähr 3 Jahre her. Dann du hast die Sendung, ich habe es aus Liebe getan. Mhm. Und das wurde nie mehr aufgegriffen. Da wollte ich damals auch anrufen. Ja, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, die können wir irgendwann mal im Herbst aufnehmen. Ja, sehr gerne. Vielleicht am Ende, nach der Sommerpause. Ganz genau. Können wir uns nochmal verabreden, werde ich meiner Regie gleich sagen. Jawohl. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Frau und mindestens auf 40 Jahre da. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Hier ist Monika. Monika ist 60 Jahre. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Monika. Weswegen rufst du an? Ja, bewogen dazu hat mich also auch diese Anruferin, die nicht akzeptieren konnte oder wollte, dass die Schwester eingeäschert wird und das heutige Urteil des BGH zur passiven Sterbehilfe. Ja, großer Meilenstein heute. Ja, weil ich vor 5 Jahren in der Situation war, zu entscheiden, ob meine komatöse Mutter nun noch eine Magensonde bekommt oder nicht. Mhm. Und in dem Moment ist man sehr alleine und muss sich blitzschnell erinnern. Wir hatten Gespräche geführt, aber jetzt nicht spezifisch auf das Legen einer Magensonde. Nicht konkret. Nein, über Apparatemedizin. Und ich muss heute sagen, ich weiß das so genau gar nicht mehr. Meine Mutter war sehr krank. Sie hatte Blutkrebs. Blutkrebs, und wurde dann auf der Palliativstation des hiesigen Krankenhauses immer wieder transfundiert. Ja. Und es war aber auch klar, dass mal der Zeitpunkt kommt, wo diese Transfusionen eben nicht mehr angenommen werden vom Körper. Erklärst du kurz, was Transfusionen sind? Transfusionen sind Blutübertragungen. Im Gegensatz zu Infusionen nennt man die Transfusionen. Aber sie war, kann man sagen, absolut unheilbar krank. Sie war unheilbar krank. Das war klar. Und dann kam sie wieder ins Krankenhaus, weil sie zunehmend verfiel. Ja. Und dann setzte halt auch ein komatöser Zustand ein. Ja. Und dann wurde ich also von dem Stationsarzt ganz klar gefragt, legen wir jetzt noch eine Magensonde? Sie konnte selber nicht mehr essen. Ja. Legen wir eine Magensonde oder legen wir keine? Was für eine große Frage und Entscheidung. Ich musste in dem Moment sagen ja oder nein. Ich habe gesagt, nein. Ja, und wir müssen erklären, wenn man nein sagt, bedeutet das den Tod des Menschen. Der ist ja dann massiv abzusehen, das war auch klar. Genau. Hast du lange überlegt? Nein. Nein. Ich wundere mich im Nachhinein über mich selber. Ich habe ganz spontan nein gesagt. Wie viele Jahre liegt das zurück? 5 Jahre. 5 Jahre. Wir werden jetzt am 24. Juli 5 Jahre, dass meine Mutter tot ist. Wie schnell ist sie dann gestorben? 2 Tage. 2 Tage. Bist du mit dir und der Entscheidung im Reinen? Jetzt ja. Sehr gut. Es war aber folgendermaßen, 14 Tage vor dem Tod meiner Mutter war von jetzt, also innerhalb ein paar Stunden, mein Schwiegervater gestorben. Und man ist dann noch so Das ging, also ich kann das schwer beschreiben. Also ich war in, ich sage mal, auch einer Ausnahmesituation. Ja. Und als meine Mutter dann ihrem Wunsch entsprechend in meinen Armen sterben konnte, war ich wie versteinert erstmal, muss ich sagen. Ja. Und erst als ich das so löste, dann kamen die Zweifel. Ja. War das jetzt so richtig? Und dann wo kamen auch Stimmen, bist du der Herr über Leben und Tod? Ja. Und ich habe lange gebraucht und auch Hilfe gehabt, um das zu überwinden, diese Zweifel, die mich dann in ein ganz tiefes Loch geworfen haben. Ich glaube, dass du deiner Mutter eine große Gnade erwiesen hast. Ja, heute sehe ich das so. Aber damals, ich hatte Phasen, also da wollte ich auch nicht mehr leben. Hat denn der Arzt sich dann auch sofort an deinen Wunsch gehalten oder gab es da Diskussion? Selbstverständlich, das hat er getan. Wir hatten ein sehr über viele Jahre gewachsenes, ganz vertrautes Verhältnis. Meine Mutter wurde schon viele Jahre da behandelt und die Betreuung war hervorragend. Ist sie denn dann auch auf dieser Palliativstation gestorben? Richtig, genau. Und ich war bei ihr. Ich wollte dann, als sie dann sagte ich noch, ich möchte jetzt aber mal bei ihr schlafen können und wollte dann auch nach Hause fahren und noch Sachen holen. Mhm. Und dann sagte die Stationsschwester, bleiben Sie mal hier. Mhm. Ja, das war so um kurz nach 8 und um kurz nach 11 ist also 3 Stunden später dann meine Mutter in meinen Armen gestorben. Und Man kann aus der Geschichte auch lernen, die du uns erzählst. Ja, dass man ich wollte auch eigentlich nur anregen, ich habe dann aus diesen Eindrücken eine Patientenverfügung gemacht, habe mich mit meinen 3 Kindern sehr, sehr ausführlich darüber unterhalten. Das wollte ich gerade sagen. Dass ich keinerlei Apparatemedizin möchte. So, und das Urteil heute vom Bundesgerichtshof? Ja, ich habe das auch in meine Portemonnaie. Hat die Patientenverfügung gestärkt und den Willen der Patienten und der Angehörigen? Was jemand sagt, ist eines, wenn keine Zeugen dabei sind. Mhm. Aber was du hinterlegst und schriftlich bei dir trägst, hat immer schon eine andere Gewichtung. Und wir sollten hinzufügen, dass neben der Patientenverfügung, die jeder, auch ein junger Mensch, ausgefüllt haben sollte, auch eine Vorsorgevollmacht dazugelegt werden sollte. Ja, Vorsorge und Betreuung, das habe ich auch. Aber was ich gerade sagen wollte, man kann auch einmal lernen, was du sehr richtig sagst, dass wir alle so eine Verfügung ausfüllen sollten und die auch immer wieder erneuern sollten nach 1-2 Jahren oder neu unterschreiben sollten. Und dass man auch im Freundeskreis, im Verwandtenkreis, mit den nahen Angehörigen auch über dieses Thema sprechen sollte, damit man weiß, wie der andere tickt und was der andere will. Ja, aber das stelle ich immer wieder fest, dass es noch ein riesen Tabuthema ist. Ja, das glaube ich auch. Da will ich jetzt nichts von hören und das ist leider immer noch so. Und wie der Vorredner sagte, der Tod gehört zum Leben. Mhm. Und gerade auch mit dieser Selbstbestimmung, die ich also ganz wichtig nehme, wenn ich also einer Frau gestatte, abzutreiben und sage, das ist deine Selbstbestimmung, dann muss es doch auch einem bereits geborenen Menschen eine Selbstbestimmung sein können, müssen, zu sagen, ich möchte so etwas nicht. Ja, das hat sehr, sehr lange gedauert in Deutschland, bis das jetzt durchgedrungen ist, bis ganz nach oben. Ja, und zumal ich also auch aus dem Freundeskreis weiß, dass Leute mit ihrem Partner nach Holland gefahren sind, damit er sterben konnte. Wir können ja vielleicht nochmal ganz klar sagen, das Urteil heute ist kein Urteil für die aktive Sterbehilfe, das ist richtig, sondern es hilft zu sterben. Ganz genau. So kann man es sagen. Ohne das Leiden dermaßen, das mutet man keinem lieben, geliebten Haustier zu, aber einem Menschen wird das zugemutet. Ja. Also du bist auch sehr erfreut über das Urteil. Sehr. Ich bin auch sehr erfreut und das ist wirklich ein wichtiger Tag heute gewesen. Und das war das eigentlich, was ich so mal dir sagen wollte. Freue ich mich sehr, dass du durchgekommen bist und dass wir uns haben unterhalten können, Monika. Ja. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch, Domia. Vielen Dank. Und schöne Sommerzeit. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50 Marcel 23. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Marcel. Um was geht's? Also geht darum, ich bin als Zeuge Jehovas aufgewachsen. Ja. In einem religiösen Haus, also meine Eltern und mein großer Bruder auch. Mhm. Und ich habe mich jetzt in den letzten paar Monaten davon getrennt, von der Religion. Oh, das ist aber ein großer Schritt, wenn man da reingewachsen, aufgewachsen ist. Ja. Und sich dann, warum trennst du dich davon? Oder warum bist du dabei, dich zu trennen? Also, es war so ein schleichender Prozess über ich würde sagen, 6 Jahre ungefähr waren es. In der Ausbildung hat es angefangen. Da habe ich meine erste Freundin kennengelernt und meinen jetzigen besten Kumpel. Und die beide nicht bei den Zeugen waren. Und ja, genau. Und halt mit denen konnte ich halt über alles reden, ohne irgendwelche Tabus oder Regeln. So unter Zeugen kann man ja eigentlich nicht so über alles reden, wie man soll ja nicht so über unmoralische Sachen reden und so. Und das kannte ich bisher halt noch nicht. Ich konnte halt voll aufgehen in meiner Person, wie ich eigentlich richtig war. Und hast du denn diese Beziehung zu dem Mädchen dann ganz heimlich geführt? Ja. Das durften deine Eltern doch dann sicher nicht wissen, oder? Ja, haben die nicht gewusst, ja. Ja. So fing es an, so fing deine Distanz an. Was ist denn das, was du, wenn du jetzt so die ganze Geschichte überblickst, was kritisierst du denn am heftigsten bei den Zeugen Jehovas? Würde ich sagen, die starre Sichtweise, Weltanschauung, die sie haben. Mach mal ein Beispiel, klar. Also die Zeugen Jehovas richten sich ja nach der Bibel und wenn halt irgendwas nicht nach der Bibel geht, dann ist es halt gar nicht drin. Und ich weiß nicht, da gibt es halt auch immer so Grauzonen und ich habe mich halt immer mehr an die Grauzonen gewagt und habe eigentlich festgestellt, das schlimm ist es ja eigentlich nicht. Das ist strenge Regeln, das stimmt, aber machst uns doch noch klarer an Beispielen. Wie hast du die strengen Regeln gemerkt? Also Stichwort Sexualität ist sicher ein großes Beispiel. Was gibt es noch? Ja, Sachen, die man halt tun kann, wie irgendwelche Sachen feiern oder... Also Geburtstage feiern die Zeugen Jehovas ja zum Beispiel auch nicht. Ja, genau. Warum eigentlich nicht, weißt du das? Ja, weil es in der Bibel halt immer bei jedem Geburtstag in der Bibel ist da halt so ein negativer Beigeschmack, ist eigentlich einer gestorben oder... Und außerdem ist hat doch keiner von den Aposteln oder so Jesus Geburtstag gefeiert. Haben die vielleicht gemacht, steht da bloß nicht drin. Man weiß es nicht. Ja. Ja. Weihnachten feiern die ja auch nicht. Ja. Gibt es Kritikpunkte noch weitere deiner Art? Ja, ich habe mich halt zu sehr eingeschränkt gefühlt. Ich wollte auch so wie mein Kumpel, meine Freundin, eher frei sein. Und machen können, was ich halt wollte, ohne mich an irgendwelche Reglement festhalten zu müssen. So, nun stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn man in einer festen Struktur lebt, in einer Gemeinschaft, der Glaubensgemeinschaft, und fängt dann an, auf Opposition zu gehen. Ja. Wie haben deine Eltern reagiert? Wie reagieren deine Eltern zurzeit? Also mit meinen Eltern ist es momentan schwierig. Mit meiner Mutter rede ich so gut wie gar nicht mehr. Da habe ich mich heftig gestritten. Wegen dieser Angelegenheit? Ja, auch. Meine Mutter ist halt sehr stark in dem Glauben und bei ihr ist halt genauso, bei ihr muss alles in das Muster fallen, wie es sein sollte. Wenn, sobald es mal so nicht ist, dann ist großes Tamtam und dann kommst du damit nicht zurecht. Und der Vater? Mein Vater, ja, der regt sich halt am Anfang kurz auf, aber nach einem Tag ist er wieder normal und ist nett. Ja. Kann mit ihm reden. Wohnst du denn noch bei deinen Eltern? Ja, momentan schon noch, ja. Aber dann ist es doch wahrscheinlich sehr schwierig, ne? Dann hängt doch ständig der Haussegen schief. Momentan ja, also mit meiner Mutter auf jeden Fall, mit meinem Vater komme ich eigentlich gut klar, der ist toleranter. Bist du denn eigentlich schon richtig ganz offiziell da ausgetreten? Ganz offiziell noch nicht, weil das ist jetzt noch gar nicht so lang her, 2 Monate oder so, wo ich mich entschieden habe, ich höre jetzt auf. Wie macht man das überhaupt, wie tritt man offiziell aus bei den Zeugen Jehovas? Ja, also entweder man macht was als gegen die Gesetze in der Bibel ist, wo... zum Beispiel Geschlechtsverkehr vor der Ehe, dann wird man, und wenn man das nicht bereut, dann wird man halt ausgeschlossen. Ja, da hast du es ja leicht. Ich gehe mal davon aus, dass du mit deiner Freundin schon geschlafen hast. Nein, das sage ich noch nicht. Hast du nicht? Oh. Nee. Also ich habe mich immer so zwischen beide Welten so durchgeschlängelt, sodass ich in beiden drin sein kann. Bist du denn jetzt immer noch mit der ersten Freundin zusammen oder gibt es eine neue schon? Nee, mit der ersten bin ich nicht zusammen, momentan bin ich Single. Bitte? Im Momentan? Momentan bin ich Single. Achso, du bist momentan Single, ah, verstehe. Ja, ja, also wie wirst du da rauskommen? Also, gut, das werde ich jetzt in nächster Zeit erfahren, das weiß ich selber noch nicht so richtig, weil die Konfrontation mit den Leuten von dort zu reden, habe ich bisher gescheut. Also ich bin halt einfach vor 2 Monaten nicht mal hingegangen zu den Zeugen Jehovas, habe nichts mehr gemacht mit denen. Also wittern die da schon, dass da irgendwas im Busch ist? Na, ja, wurde schon offen angerufen, was denn los ist, ob ich Probleme habe, ob man helfen kann und so. Und dann ist wahrscheinlich deine Familie oder für deine Mutter ist das eine große Schande, dass du jetzt aus der Reihe schlägst. Ja, Schande ist es nicht, aber es ist halt traurig für sie. Ja, man kann ja einfach nicht mehr hingehen und dann ist es gut wahrscheinlich auch, ne? Ja. Das geht, ja. Du hast Geschwister noch? Ja, mein großer Bruder. Der ist aber auch dabei? Der ist ausgestiegen, auch vor 3-4 Jahren. Ach so, ja, okay. Dann sind deine Eltern das ja schon etwas gewöhnt, wie das ist. Ja. Und für dich ist das ja vielleicht auch so ein, ja, vielleicht ein kleines Vorbild auch, dass er das gemacht hat, so. Ja, damals war ich auch halt traurig, dass er kein Zeuge mehr war, weil man sich dann automatisch auf Distanz hält, weil die Zeugen gar keinen Umgang mit Leuten haben wollen, wenn es nicht sein muss. Ja. Die halt nicht ihre Ansichten vertreten. Hat denn dein großer Bruder noch Umgang mit deinen Eltern und mit dir? Ja, selten halt. Hast du Angst, dass du dann hinterher auch keinen großen Kontakt mehr mit deinen Eltern hast, wenn du draußen bist? Ja, also da ich noch zu Hause wohne, werde ich halt zwangshalber Kontakt mit ihnen haben, aber sobald ich ausgezogen bin, wird es auch nachlassen, sicherlich. Gibt es etwas, was du den Zeugen Jehovas so richtig auch vorwirfst und sagst, das ist ganz schlimm, was die da machen? So richtig schlimm würde ich jetzt, fällt mir nicht sein. Das Einzige, was mir halt nicht gefällt, ist, dass man, das ist eher so in Richtung isolierend. Also man hat dann mehr oder weniger nur noch Kontakt mit den Zeugen als enger Kontakt und... Also schlimm finde ich, wenn ich jetzt nur über zwei Stichworte sage, schlimm finde ich natürlich die gesamte Sexualmoral. Ja. Ich finde ganz schlimm deren Stellung und Position zur Homosexualität. Ja. Da platzt mir der Kragen. Ja. Und ich finde auch schlimm, Stichwort Bluttransfusionen. Ach so, ja, das Thema. Ja, das ist natürlich auch das, was man immer wieder auch erwähnt bei den Zeugen, aber zu Recht finde ich auch. Die würden dann eher einen Menschen sterben lassen, als eine Blutkonserve jemandem zu geben. Also da kann ich jetzt auch die Zeugen ein bisschen verteidigen. Also die würden alles in ihrer Macht stehende tun, bevor der stirbt. Also die wollen niemanden sterben lassen. Und es gibt auch sehr viele, sehr gute Alternativen zu Bluttransfusionen. Allerdings, aber manchmal gibt es keine Alternative und da ist die Alternative nur noch der Tod. Ja, im schwersten Fall schon, ja. Ja, also Marcel, das ist schon ein mutiges Ding, was du da machst. Respekt, also... Ich habe da halt noch ein Problem habe ich noch damit. Ja. Ich habe auch einen sehr guten Freund bei den Zeugen. Und dem habe ich bisher auch noch nicht mitgeteilt, dass ich jetzt aufhören möchte. Und ich mache halt eigentlich regelmäßig was mit ihm. Und wenn ich jetzt aufhören würde, würde wahrscheinlich den Kontakt wohl mit mir abbrechen. Und da... Das finde ich sehr schade eigentlich. Und deswegen habe ich ihm bisher noch gar nichts davon erzählt. Ja, deswegen. Schiebt es mehr oder weniger vor mir her, so lange wie möglich mit ihm noch Kontakt haben zu können. Andererseits, wenn ihr so gute Freunde seid, gehört ja auch dieses Vertrauen und diese Offenheit dazu, dass man so gravierende Lebensentscheidungen, wie aus einer Religionsgemeinschaft auszutreten, das müsstest du ihm schon bald sagen. Ja, da werde ich nicht drum rumkommen. Ja, selbst wenn die Gefahr besteht, dass ihr euch auseinanderlebt, aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht ja auch nicht. Vielleicht, also ich weiß nicht, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, vielleicht ergibt sich ja doch ein interessiertes Gespräch und er hat auch ein Verständnis für dich. Ich weiß es nicht, aber du musst mit ihm sprechen. Das ist unbedingt notwendig, finde ich. Ja. Ja. Ja, Marcel, dann wünsche ich dir da viel Erfolg, dass du dich da freistrampelst. Ja, und danke. Deinen eigenen Weg gehst und ein eigenes Leben führst. Ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.08 Uhr. Und das ist heute unsere Zeit für eine kleine Domian-Postecke. Wir haben Post bekommen von Tim. Tim schreibt, hallo Domian, vor einem Jahr haben meine Freundin Marie und ich angerufen, um unsere Liebesgeschichte zu erzählen. Wir haben uns im Sommer 2006 durch das gemeinsame Schauen deiner Sendung näher kennen und lieben gelernt. Nun feiern wir unser zweijähriges Jubiläum. Vielleicht kannst du uns ja mit einem Kommentar in der Sendung überraschen. Das mache ich sehr gerne, indem ich jetzt diese Mail vorlese, ihr beiden Lieben. Ich freue mich, dass ihr immer noch zusammen seid. Natürlich freue ich mich sehr, dass ihr durch uns zusammengekommen seid, quasi. Und wünsche euch viel Glück und alles Gute und noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte möge das anhalten. Also schöne Grüße an Marie und an Tim. Barbara48 schreibt, hi Domian, ich habe dich vorige Woche bei Bettina Böttinger gesehen. Du warst total schick angezogen. Da hätte sich Michael Schanze mal eine Scheibe abschneiden können. Allerdings mag ich den auch sehr gerne und ich will gar nicht herummäkeln. Aber zieh du, Domian, dich in deiner Sendung doch auch mal so an. Ich fänd's toll. Deine Barbara, liebe Barbara. Wenn man zu Bettina Böttinger geht, das ist ein besonderer Anlass und da macht man sich natürlich auch besonders schick. Das würde hier in der Sendung gar nicht passen, wenn ich hier im schwarzen Jackett sitzen würde. Käme ich mir auch ein bisschen komisch vor, aber in so einer großen Talkshow ist das dann schon eher angemessen. Das war Post von Barbara. Dann schreibt Cordula aus Essen, schreibt, hallo Domian, mir geht's in letzter Zeit total auf den Zeiger, dass du suchtkranken Menschen rätst, sie sollen sich am Riemen reißen. So löst man die Probleme nicht. Die Leute brauchen Hilfe von außen. Also sei ein bisschen sensibler und weniger die Holzhammer-Methode. Liebe Cordula, bevor man sich Hilfe von außen holen kann oder Hilfe von außen in Anspruch nehmen kann, muss man sich schon klar für sich entscheiden und eine klare Haltung entwickeln. Sonst hilft alle Hilfe von außen nichts. Und in dem Sinne meine ich, dass man sich da schon am Riemen reißen muss. Sonst braucht man gar nicht in eine Klinik zu gehen oder zu einem Arzt. Manchmal gelingt es sogar auch, dass man ohne professionelle Hilfe es schafft. Da muss man sich besonders disziplinieren. Aber auch wenn man mit Profis arbeitet, geht das nur mit einer klaren Entscheidung vorher. So meine ich das. Max, 18 Jahre, aus Detmold, schreibt, hi Domian, ich wollte dir mal schreiben, dass du eine coole Sendung machst. Ich höre oft zu. Und weißt du, dass ich durch deine Gespräche mit Leuten, die sehr krank sind und bald sterben müssen, zum ersten Mal auch über meinen eigenen Tod nachgedacht habe? Das war nicht schön, aber es ist sicher sehr richtig und wichtig, sonst verdrängt man das ja alles. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte einen Typ für dich als großen Bruder. Viele Grüße, Max. Sehr nett von dir, Max. Vielen Dank. Und Cordula aus Herne schreibt, Domian, ich weiß doch, dass du dich sehr für Politik interessierst, aber ich habe noch keinen Kommentar von dir zur anstehenden Bundespräsidentenwahl gehört. Wie ist deine Meinung? Wen hättest du lieber als Bundespräsident? Wulff oder Gauck? Liebe Cordula, in der Tat habe ich mich dazu noch gar nicht geäußert. Natürlich und ganz eindeutig Gauck. Aber ganz ohne Frage. Ich finde das einen ganz tollen und respektablen Mann und habe bei den letzten Bundespräsidentenwahlen schon immer so gedacht, das wäre eigentlich ein toller Kandidat. Und ich hatte, durch Zufall hat sich das ergeben, das Glück, dieses Jahr auf der Leipziger Buchmesse habe ich ihn persönlich kurz kennengelernt. So im Backstage-Bereich einer Talkshow. Und muss sagen, dass er auch so im persönlichen Gespräch ein sehr beeindruckender Mann ist. Also, aber davon ganz abgesehen, aufgrund seiner Vita und seines Mutes, wäre das ein toller Repräsentant für unser Land, finde ich. Und ich fände es auch gut, wenn es jemand aus den neuen Bundesländern wäre. Also Gauck ist meine klare Haltung und Meinung. Ende der Postecke. Und schon geht's weiter mit dem nächsten Anrufer. Und der Anrufer heißt Walter. Und Walter ist 69. Guten Morgen. Hi, morgen. Hallo Walter. Weswegen rufst du an? Ja, es geht um die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Ja. Meine Frau war daran erkrankt. Deine Frau ist daran erkrankt? Gewesen. Ja. Deine Frau ist verstorben? Ja. Wann ist sie verstorben? Donnerstag vor 8 Tagen, ist heute beerdigt worden. Also alles noch ganz, ganz frisch. Ganz und frisch, ja. Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ist die Krankheit, die mit dem großen BSE-Skandal in Verbindung gebracht wird. Kann man so sagen, ja, ja. Das ist also so ein Prionenprotein, das ist also eine Verklumpung, wenn ich das richtig verstanden habe von den Ärzten, das ist so eine Verklumpung von Eiweiß, ja, die sich auf die Nervenbahn festsetzt. Wann ist deine Frau daran erkrankt? Ja, wann ist sie erkrankt? Im Nachhinein, würde ich sagen, haben wir das schon Vorfeld schon immer mal, ja, überhaupt nichts vermutet. Die ist also mal nicht richtig gegangen und heute hat sie halt, da sagt mir, war schwindelig, da hat sie so einen Ausfallgang gehabt und da hat man dann dabei gelassen und sie hat unter sich geguckt, habe ich gesagt, warum guckst du immer unter dich? Ja, ich habe Angst, ich stolper und so, ne? Das kann ja einmal passieren, das sagt man ja nichts zu. Und wann ist die Krankheit massiv ausgebrochen? Ja, das war so, wir sind dann bei den Arzt, das war also am 15. April dieses Jahres, sind wir zum Arzt. Der hat sie dann direkt in eine neurologische Klinik geschickt und hat gemeint, sie hat einen Schlaganfall. Dann ist sie da in MRT gekommen. Ich tue das also jetzt, das war noch andere Untersuchungen vorher, aber ich will das mal ganz abkürzen. Ist in MRT gekommen, da hat man dann gesagt, ja, ist ein Schlaganfall. Man sieht hinten an der Nervenbahn am Kopf, da ist ein ganz kleiner Punkt, da ist also ein Blutgerinnsel, aber das ist gut zu heilen. Da war sie 5 Tage auf der Intensivstation, da sind wir wieder nach Hause. Aber das ist zu Hause nicht besser geworden, ist immer schlimmer geworden. Sind wir nochmal zum Arzt, dann hat der nochmal ein MRT machen lassen. Ja. Und dann haben die wieder gesagt, ja, ach, ist noch ein Schlaganfall, man kann man schön sehen, kann man es mal gucken, hat sie die Ärzte mir da gezeigt, da war im Kopf so einen hellen Fleck. Und ich weiß, also ich bin zwar kein Mediziner, aber ich weiß, dass ein heller Fleck, ein weißer Fleck, kein Schlaganfall sein kann, denke ich. Ist ja ein Blutgerinnsel, ist ja dunkel. Das ist egal. Dann direkt wieder in die Klinik überwiesen, wieder auf die Intensivstation. Dann war das aber diesen Ärzten nicht ganz geheuer. Aha, die haben schon... Die haben schon ernsthaft vermutet. Haben die gesagt, haben sie mal Gürtelrose gehabt oder ein Herpes? Ja, hatten wir. Ja, das ist also ein Herpesvirus im Kopf. Den kann man auch behandeln. Sie kriegen mal so 20 Infusionen mit entsprechenden Mitteln dafür. Die Infusionen haben noch nicht angeschlagen. Das ist dann immer noch schlimmer geworden. Wie lange hat das denn gedauert, bis sie das rausgekriegt haben, was das nur ist? Ungefähr 3 Wochen. Die haben dann Nervenwasser gezogen. Dann hat ein Arzt gesagt, also man nimmt jetzt Nervenwasser und dann sehen wir was. Das Nervenwasser ist dann in die Universitätsklinik nach Göppingen. Die haben so ein Fachinstitut dafür, für diese Erkrankung. Das ist halt hingekommen. Und dann haben wir nach etlichen Tagen später 90%. Und das war wahrscheinlich das absolute Schockurteil, als ihr das gehört habt. Ja, für mich auf jeden Fall. Ja. Ja. Hast du es deiner Frau auch gleich gesagt? Nein. Wir haben die auf dem Glauben gelassen, weil das war ein super intelligenter Mensch. Sie war selber gelernte Krankenschwester und die hätte sofort gewusst, was Sache gewesen wäre, wenn die diesen Namen nur gehört hätte. Ja. Wir haben die auf dem Glauben gelassen mit ihrem Herpes. Aber habt ihr es ihr irgendwann schon gesagt? Nein. Sie ist bis zum Schluss in dem Glauben gewesen, dass es... Das ging dann so rapide ab, da konnte es gar nichts mehr sagen. Ich konnte das ja gar nicht mehr aufnehmen. Ne? Von dieser Diagnose, als das Nervenwasser entfernt worden war, bis zum Tod, wie viel Zeit ist da vergangen? 3 Wochen. Ach, nur 3 Wochen? Ja. Das ganze Schauspiel hat gedauert 8 Wochen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie verändert sich ein Mensch, wenn er an dieser schweren Erkrankung erkrankt ist? Das kann ich dir sagen. Da hast du also erstmal Ausfallerscheinungen im Gehen. Dann hast du wie ein Verfolgungswahn. Dann hast du ein Gedächtnis. Du verlegst was, weißt nicht mehr wohin. Du weißt nicht mehr, was für ein Tag ist. Wir haben uns testiert. Wie viel hat sie gesagt? So, heute haben wir 23. Da haben wir ja heute 24. Ja, gut. Andere Morgen wach, wo haben wir heute 24, dann haben wir der 23. So wurde das. So fing das an. Und wie war das in der letzten Woche? Da war sie gar nicht mehr dabei. Sie ist dann. Wir sind nochmal in Hospiz noch gekommen. Also muss ich aber sagen, also ein First-Class-Hospiz, das konnte man suchen, aber ist egal. Das war für sie auch standesgemäß. Und da hat sie dann noch 8 Tage gelegen, aber die hat das schon nichts mehr wahrgenommen. Die wusste ja auch nicht, dass sie dahin transportiert ist vorhin nichts. Sie hat also nur Infusionen gekriegt zur Erhaltung der, damit sie nicht verdurstet. Und wir hatten eine Patientenverfügung und sie konnte nichts mehr essen. Die hat also getrunken, sagen wir. 2 Schluck getrunken, dann hat der Kopf gesagt, hier oben, du trinkst jetzt nichts mehr. Der dritte Schluck schluckst du nicht mehr runter. Und dann hat sie den dritten Schluck in den Mund gehabt. Das konnte auch nach 3 Stunden noch in dem Mund sein. Und so war es im Essen auch. Kann man sagen, dass bei dieser Erkrankung das Gehirn vollständig zerfällt? Ja, das wird zu schwammig. Wir haben uns ja nachher mal damit befasst, oder sagen wir mal, die Göppinger, die haben sich also auch sehr viel Mühe gemacht, haben uns unterrichtet, wie auch was und wo auch immer, ne? Und das ist dann immer mehr abgefallen. Erst konnte sie noch auf die Toilette selber gehen, da musste am zweiten Tag, meinetwegen, oder am dritten Tag ging das nicht mehr, da musste man sie führen. Und am fünften Tag, da konnte sie sich schon immer mehr auf die Klo setzen, weil der Kopf hat gesagt, der hat sich verkrampft, der ganze Körper, der Kopf hat gesagt, setz dich nicht. Hm, ja, ja. Sag mal, so in der Phase, wo sie doch noch einigermaßen so bei Bewusstsein war, ja, gab es da nicht irgendwann die Frage von ihr, das kann doch nicht sein, dass ich nur das habe, was ich denke, was hab ich? Nein. Sie hat, sagen wir mal, sie hat gefragt, oder sagen wir mal, sie konnte also, das Sprechen war dermaßen auf einmal eingeengt, so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also sagen wir mal, nicht mehr ein klares Denken. Ne? Mhm. Was die mich gefragt hat, war im selben Moment weg. Mhm. Glaubst du, dass man bei, du hast deine Frau ja gut beobachtet, ja, hat man da Schmerzen während dieser? Nein, glaubt man nicht. Ich war jeden Tag wegen 8 bis 10 Stunden in der Klinik. Nun sagt man ja, oder es wird vermutet, dass diese Erkrankung unter anderem von Rindfleisch ausgelöst wird. Nicht? Das fällt aber bei uns aus, weil sie hat gar kein Fleisch gegessen. Nie. Sie hat, ganz selten. Mhm. Was ich vermutet habe, aber man in der Klinik hat man gesagt, das wäre vielleicht so lange, wie die gelernt hat. Da hat man ja die ganzen Spritzen, da gab es noch keine Einwegspritzen, die hat ist ja alles ausgekocht worden, das ist sterilisiert worden wieder, dass man da sich vielleicht was geholt könnte haben. Vielleicht. Oder bei einer Operation, die letzte Operation hat sie vor 4 Jahren gehabt, eine schwere Operation, da könnte sowas auch passiert sein. Man sagt ja auch bei dieser Erkrankung, dass die Inkubationszeit sehr, sehr lange, unter Umständen Jahrzehnte, dass das in einem schlummert und nach Jahrzehnten das ausbricht. Richtig. Wie hast du denn das jetzt als Ehemann erlebt, diesen furchtbaren, schnellen Verfall deiner Frau? Tja, das war grausam, das kann ich dir sagen. Aber jeden Tag, wenn ich schon im Krankenhaus bin morgens, ich bin immer so um 7:30 dahin, wenn ich schon im Krankenhaus bin, habe ich schon Mare wirklich, da wusste ich nicht, was ist jetzt. Ne? Weil man nicht wusste, was erwartet. Ja, wenn ich ins Zimmer reinkomme, da habe ich nicht gekannt. Ne? Was erwartet dich jetzt für einen Anruf? Ja, erwartet mich. Ne? Mhm. Und vorher war deine Frau, bevor das ausgeworden ist, fit und fidel? Das war ein Powermensch. Wie alt ist sie geworden? 67. Das war ein Powermensch. Was sie in einer Stunde gemacht hat, haben andere nicht am Tag geschafft. Mhm. Warst du bei ihr, als sie gestorben ist? Ja, klar, natürlich. Bis zum letzten Moment. Man kann ja in all dem Drama und all dem Unglück zumindest sagen, Gott sei Dank hat sie nicht zu lange leiden müssen. Nee, das ist dann Gott sei Dank. Mhm. Ja. Und weißt du, es gibt ja ganz wenige Fälle davon. Ich habe das gerade nochmal hier durchgelesen, bis heute bekannte 200 Fälle. Ne? Ganz wenige. Ich glaube auch, dass ich erst einmal oder zweimal im Laufe der vielen Jahre meiner Sendung mit jemandem gesprochen habe, deren Angehörigen davon betroffen waren. Mhm. Wenn du was das Schlimme ist, ausgerechnet mir hatten, dann waren da noch ein Fall davon, ne? Von den 200. Mhm. Ja. Das ist ganz grausam gewesen. Das kann man nicht beschreiben. Das war nicht ein langsamer, das war ein senkrechter Absturz. Kann man sich von dieser Erkrankung auch so auf normalem Wege anstecken? Ja, ich habe das eben mal durchgelesen. Nein, normalerweise nicht. Normalerweise nicht? Nein, da werden wir alle angesteckt. Ja. Wird Krankenhaus angesteckt, wir werden angesteckt. Jetzt ist deine Frau ja noch gar nicht lange beerdigt. Nee, heute Morgen. Bitte? Heute Morgen. Ach, heute Morgen war die Beerdigung? Ja. Ach so. Ja, sie wollte, wir haben also immer das so, wenn wir uns mal unterhalten haben, was machen wir, wie sterben wir oder wie, nicht, was machen wir nach dem Sterben oder wie wird es gehandhabt. Sie wollte also verbrannt werden und eine Baumbestattung hat sie bekommen. Ah ja. Das war auch ganz ordentlich. Weißt du, wo der Baum steht? Ja, klar. Wie geht es dir jetzt gerade? Ja, wie geht es mir? Manchmal geht mir's gut. Manchmal geht man schlecht. Ich glaube, du bist heute, das ist noch so ein, auch noch so ein, wie in Trance, so ein Tag. Ja, das sagt jeder. Ja, ich glaube, das wird ja erst alles klar in ein paar Wochen, was da passiert ist. Ja, das sagt jeder, ne? Aber an für sich, sagen wir mal, bin ich ein starker Mensch und mein Sohn auch. Und wir leben in der Realität. Das Leben geht weiter, Domian. Mhm. Da können wir nichts mehr machen. Egal wie es ist, die Trauer ist da. Ja. Sie fehlt überall. Mhm. Ich konnte nicht fahren hier. Ich sitze hier manchmal vor einem Chaos. Mhm. Ich weiß noch immer, was für ein Mittel ich putzen muss, wenn ich das mache. Ne? Aber das ist ein schwerer Verlust gewesen. Absolut, absolut. Das kann ich das sagen. Ja. Und dann der Verlust und vor allen Dingen auch so die Bilder, die man ja nie aus seinem Kopf mehr rausbekommt. Nee, das Sterben schon. Das Sterben, der Verfall und ja, so. Ja, in dem Hospiz, wo sie gestorben ist. Aber da muss ich also nochmal sagen, dass wir waren in einem Hospiz, das aus First Class. Das war ist alles gemacht worden für sie. Auch in der Klinik, wir waren in einer neurologischen Klinik, wie die abtransportiert wurden aus dem Zimmer in das Hospiz, da hat der Arzt geweint, weil er hilflos war. Er konnte nichts machen. Das Personal hat sich alles verabschiedet. Das hat sie zwar nicht mehr mitgekriegt. Ja. Weil so ein Fall natürlich bei den Ärzten eben, wie gesagt, auch ganz selten vorkommt. Und ja, so ist ja. Kein Mensch was. Ne? Vor allen Dingen, man kann nicht helfen. Mhm. Jetzt weiß keiner, was soll man machen. Ich bin auch so ein Power-Mensch. Ich kann jedem helfen, ich kann überall anfassen. Mhm. Aber ich bin das erste Mal in meinem Leben ratlos gewesen. Ich habe irgendwo gestanden und konnte nichts machen. Mhm. Das ist wirklich ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Man kann nichts tun. Man steht daneben und kann nichts tun. Ja, vis-à-vis daneben, kann man sagen, und kann nichts tun. Walter, dann wünsche ich dir für die nächste Zeit, dass du deine Power behältst und dass es nicht zu starke Einbrüche gibt und dass du schaffst. Ja. Du hast einen Sohn, sagst du, der steht dir zur Seite. Ja, das ist ein fitter Junge, der ist. Das ist super. Auch einen 14-Stunden-Tag, ne? Ja. Aber der ist schon, wir halten schon zusammen und da klappt schon. Ja. Alles Gute dir und deinem Sohn wünsche ich dir. Danke, Domian. Und du hast eine tolle Sendung. Ich sehe dich gerne, aber wenn ich dann gerade noch mal ein Wort vorgestern, gestern mit der Einäscherei da, die Dame, weißt du was, die hat gar nicht dahin gehört in der Sendung. Wenn ich das gehört habe, das ist doch hirnrissig, ne? Naja, ist egal. Okay, das war ihre Meinung. Ich bedanke mich trotzdem. Lieber Walter, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Jo, tschüss. Sandra, 37, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sandra. Hallo, hier spricht die Sandra, ja. Ja, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist auch der Tod. Oh, was ist denn heute los? Ja, leider nicht so liebevoll wie eben vorangegangen. Und zwar geht es darum, meinen Vater, also eigentlich mein Erzeuger. Und ich habe heute nach 37 Jahren jetzt die Rechnung bekommen, nachdem mich das Ordnungsamt gesucht hat, wer das leibliche Kind ist, wer die Rechnung zu bezahlen hat. Und das war dann ich. Aber... Ach, das Ordnungsamt hat dich gesucht? Ja, weil eben kein Kontakt vorhanden war. Dein Erzeuger ist gestorben? Ja. Und es gab da keine Menschen um ihn herum, die hätten die Beerdigung bezahlen können? Nein. Und also die Dame, mit der er verheiratet war, die hat dann irgendwie die Familie ausfindig gemacht und die haben dann alle mich kontaktiert und die ganzen Kosten kommen zu mir. Und eben, was ich dir, dich fragen möchte, ich hätte gern deine Meinung einfach, dass ich mich sträube dagegen, das zu bezahlen, weil das war ein ganz böser Mensch einfach. Er hätte mir, also ich habe auch noch nie so wirklich drüber gesprochen, deshalb rufe ich dich jetzt an. Also er hat mir eigentlich meine Mutter beinahe genommen. Wenn ich sie nicht gefunden hätte, wäre sie gestorben. Was war da passiert? Ich kann dich gerade nicht so gut hören. Wie bitte? Ja, da ist eine Störung in der Leitung. Ich wollte fragen, was da passiert war. Ja, also ich bin jetzt heute 37 und damals war ich knapp 8 Jahre alt und die war eine Entscheidung und meine Mutter wollte eben zu meinetwillen, dass sie sich wieder vertragen und haben dann eben einen Abend zusammen gehabt. Und am nächsten Morgen habe ich eben gewartet als Kind, wie das so ist, das ist langweilig. Und dann habe ich sie eben im Keller, durchs Kellerfenster, im unteren, in so einem Zimmer, Gästezimmer, da gesehen. Und sie war beinahe, also absolut total verblutet, überall war Blut einfach nur. Also, hatte er sie verletzt? Ja, er hatte sie verletzt. Wie hat er sie verletzt? Ja, er hat ihr den ganzen Kopf eingeschlagen. Ach du lieber Gott. Sie war daraufhin dann über drei Monate, glaube ich, heutzutage, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, im Krankenhaus. Und wo warst du? Ich war da bei meiner Oma. Bei der Oma? Ja. Und er, wo war er während der Zeit? Ja, er wurde abgeführt mit der Polizei. Ist er zu etwas verurteilt worden? Ja. Zu was? Er war auch im Gefängnis. Deswegen? Ja, er hat sie auch vergewaltigt und also er war zwei oder drei Jahre, ich war noch zu klein. Ich habe heute die Papiere hier, aber ich gucke mir das alles nicht so genau an. Sag mal, die Zeit vorher, als du ein Kind warst, 3, 4, 5, 6, 7, da bist du ja in dieser Familie aufgewachsen mit deinem Vater und deiner Mutter. Ja, aber lieber Domian, das ist gar nicht die Problematik. Es tut mir leid, dass ich dich unterbreche. Das ist gar nicht die Problematik, weil daran kann ich mich nicht mehr erinnern oder möchte mich nicht mehr erinnern. Weil die Problematik kommt ja nachher erst. Nee, ich wollte nur eine Frage stellen. Entschuldige. Ja, bitte? Ich wollte nur fragen, ob du sagst, du kannst dich nicht erinnern oder vielleicht nur ein bisschen. Wie hat er sich denn früher verhalten? Ja, Ja, wie hat er sich früher, daran kann ich mich alles nicht mehr erinnern. Ehrlich nicht? Aber 6, 7, da hat man doch gute Erinnerungen noch. Nee, ich habe nur einmal Ostern im Kopf, wo er mir einen schönen Hasen geschenkt hat, in Gelb, einen Lindhasen als Kuscheltier und dazu eine Glocke und mit mir auf dem Spielplatz war. Aber ansonsten gar nichts mehr. Aber die Problematik ist eigentlich, weil jetzt, ich gucke immer hier auf meine Uhr, weil deine Zeit läuft ab. Ich möchte dir das gerne noch zu Ende erzählen, weil ich niemanden habe zum Erzählen, sowas, weil das so schwierig ist, einfach zu. Es glaubt einem ja niemand. Wie viel Kosten kommen denn auf dich zu jetzt? Also das sind 1400 und irgendwas Euro. Aber die Problematik danach ist ja, nach meiner Mama, die habe ich ja Gott sei Dank gerettet, unbewusst, bewusst als Kind. Ja. Dann war er im Gefängnis und dann hat er halt angefangen, bestimmt durch irgendwelche Tipps von Insassen oder so, Brieffreundschaften zu tätigen. Dann hat er dann jemanden kennengelernt und mit der hat er dann 7 Jahre gelebt und die Frau wollte sich von ihm trennen. Mhm. Ich hatte also niemals Kontakt mehr danach. Deine Mutter auch nicht? Da war der Kontakt komplett weg? Nein, um Gottes Willen. Mhm. Der war im Gefängnis, der wurde verurteilt, du musst Schmerzensgeld bezahlen, also gar nicht. Und in unserer Familiengeschichte, ich bin dann weg von zu Hause gegangen, ich habe in der Wohngruppe gelebt. Mhm. Und irgendwann hat mich ein Anwalt angeschrieben, dass er jetzt in Untersuchungshaft wäre, ob ich denn Kontakt zu meinem Vater aufnehmen wollen würde. Mhm. Da warst du mittlerweile wie alt? War ich ungefähr 16,5. Ja. Hast du Kontakt mit ihm aufgenommen? Hab ich. Warum? Weiß ich nicht, kann ich nicht erklären. Wie war's? Ich bin einfach hingegangen und wollte eigentlich immer von ihm irgendwie eine Erklärung haben und irgendwie immer sehen, dass er doch ein lieber Papa und ein lieber Mensch ist. Bist du von diesem Besuch und von ihm erneut enttäuscht worden? Nein. Nein, weil er konnte immer gut sprechen, er konnte immer gut reden, er konnte immer sich artikulieren, aber der Hammer war natürlich, da war auch die Gerichtsverhandlung, ich wurde auch von der Schule beurlaubt, also der hatte diese Frau, weil sie sich trennen wollte, er hatte diese Frau, also erstickt. Getötet? Ja, also er wurde wegen Totschlags 6,5 Jahre ins Gefängnis. Also das muss man sich mal vorstellen, ich bin sein Kind und ich sage für 6,5 Jahre so jemand, das ist viel zu wenig Zeit, 6,5 Jahre. Er hat dann wieder einen Briefkontakt angefangen mit einer anderen Frau aus Mainz und die hat den aufgenommen, dann hat er gesagt, er heiratet die und hat mit der ein Kind gemacht. Die war dann schwanger, die haben im Gefängnis geheiratet. Hm. Ich habe Kontakt mit dem Anwalt gehabt, der hat mir alles erzählt und dann kam der vor 6,5 Jahren nach 3 Jahren raus. Wegen Resozialisierung. Hm. Hast du denn in den letzten Jahren irgendwie mit ihm Kontakt gehabt? Entschuldigung. Nein, aber ich habe das über die Familie dann, also ich habe das mitgekriegt mit der Verhandlung, mit allem, mit seinem. Und ich habe dann mit ihm Kontakt gehabt, als er mir geschrieben hat. Er hat immer irgendwie meine Adresse rausgefunden. Aber das ist ja schon lange her, dieser Kontakt, ne? Ja, und da hat er mir mitgeteilt, dass er jetzt ein Kind bekommt, dass er verheiratet ist und sowas. Wann ist der letzte Brief ausgetauscht worden? Wie lange liegt das zurück? Nee, also das ist 15, 17 Jahre. So lange. 15 Jahre. So lange dann nichts von ihm gehört? Nee. So, und jetzt sollst du die Beerdigung bezahlen. Ja, aber der Hammer ist ja, deutsche Gesetzgebung, möchte ich mal hier allen in Deutschland mitteilen. Ich bin das erstgeborene Kind. Mhm. Ich habe jetzt erfahren, dass er noch ein Kind gemacht hat, die jetzt 20 Jahre alt ist. Mhm. Die ist Hartz IV. Mhm. Und die Rechnung vom Ordnungsamt kommt an mich. Und ich muss jetzt, ich habe mich anwaltstechnisch alles erkundigt. Mhm. Ich muss jetzt meine Schwester, die Angehörigen verklagen mit meinen Kosten. Damit die auch die Kosten die Hälfte mit übernehmen. Bezahlen, ja. Mein Gott. Das erstgeborene Kind. Und ich habe wirklich, ich kann froh sein, ich möchte nur einfach deine Meinung hören. Ich habe die Rechnung hier auf dem Tisch. Ich musste bezahlen, bis am nächsten Dienstag muss ich sie überwiesen haben. Wie, ich weiß, ich habe keinen Hass gegen den Mensch. Ich weiß nicht, was mit dem los war, was für ein Mann, Mann war. Aber wie stehst du denn finanziell da? Also ich stehe schon, ja, wie soll ich das sagen? Ich mache meine Arbeit, ich verdiene schon gut, ist alles okay. Ich will dir klar meine Meinung sagen. Also zu viel zum Verschenken, einfach, moralisch, dass ich mir nichts machen würde. Ich möchte dich einfach nur fragen, ganz genau, du hast sofort eben gesagt, wie soll ich das moralisch sehen? Ich kann es dir sagen. Also ich kann dir nicht sagen, wie du es sehen sollst, sondern ich kann dir sagen, wie ich es sehen würde. Ich würde dem nicht die Beerdigung bezahlen. Aber ich würde jetzt in diesem Fall abwägen, was für Komplikationen auf dich zukommen und vielleicht sogar noch viel höhere Kosten, wenn du da anfängst, jemand anderen zu verklagen. Das hat mir der Anwalt auch gesagt. Wenn sie anfangen, die Schwester, die jetzt geboren ist, die hat nichts. Die ist Hartz IV und das ist ja auch schlimm, kann wenn, gar nichts. Ja. Dann unter diesen, also moralisch gesehen, würde ich dem gar nichts bezahlen. Ja, so, und darum geht es für mich, weil es geht um die Moral. Ich habe auch gar keinen Hass, ich habe keine Wut. Aber es geht ja jetzt darum, wie du dich verhältst. Ja. Wenn du jetzt größere Komplikationen vermeiden willst und vielleicht ein Verfahren, was extrem nervig ist und andere Menschen belastest, die du gar nicht kennst und für die ist es auch schlimm und du kannst, sagen wir mal, ohne große Einschnitte diese 1.000 Euro und noch was bezahlen, dann bezahl sie und es ist gut. Meinst du so? Ja. Bezahl nun weg. Ja. Nicht, weil es dein Vater ist, sondern weil du... 1.000 Euro, das könnte ich, aber es geht darum einfach, dieser Mensch nennt sich mein Vater. Sandra, da musst du mich gar nicht... ich sage es nochmal, moralisch gesehen keinen Pfennig, keinen Cent, gar nichts. Ich wäge nur ab, was für größere Komplikationen da auf dich zukommen könnten und für Unannehmlichkeiten. Deshalb würde ich sagen, dann mach es. Und du ziehst andere Leute noch mit rein, wenn du es nicht machst. Ja, aber die andere Seite zum Beispiel, wenn ich nur kurz, ich habe noch 4 Minuten, da steht 56. Die Schwester, die jetzt nachträglich geboren ist, da wurde mir gesagt vom Ordnungsamt, es wird kein Kontakt gewünscht, ja. Mhm. Aber ich habe ja der Person nie was getan, ich kenne die gar nicht. Mhm. Wie komme ich denn da dran, dass ich mal mit ihr irgendwie, hast du da eine Ahnung, hast du eine Idee? Das kann ich nicht sagen, wenn da kein Kontakt gewünscht ist, dann kann ich dir das nicht sagen. Ich kann nur, natürlich, du bist in einem Dilemma. Mir würde es auch wirklich sehr gegen den Strich gehen, so jemanden die Beerdigung zu bezahlen. Ich habe auch noch seelische Probleme selber. Ja, klar. Also die Gesetzeslage ist so, du kannst das nicht ausschlagen. Nein. Du musst es oder sonst musst du die andere mitverklagen und. Nee, das Erbe habe ich ja ausgeschlagen. Das Erbe ist okay, das ist okay, weg. Aber also du kannst, deine Schulden sind weg. Ja, aber du musst die Beerdigung bleiben bezahlen. Bei den leiblichen Kindern hängen. Mhm. Und dann wiederum wurde mir gesagt, du bist das erste leibliche Kind, bei der es nichts zu holen hat, zu bezahlen. Lebt deine Mutter noch? Ja. Ja, was sagt die denn zu dem Ganzen? Ja, die sagt mir, ich gebe dir alle Papiere vor Gericht und der Notar hat mir gesagt, wir können nur in Deutschland gewinnen, wenn er 2 Jahre und 11 Monate bezahlt hat. Wenn er 3 Jahre bezahlt hat, Unterhalt. Ja, weißt du, dann, jetzt, die Frage ist natürlich auch wieder, wenn du jetzt vor Gericht gehst, das dauert wahrscheinlich sehr lange. Ja. Und das kostet auch wieder Nerven. Und du bist sehr lange mit dieser ganzen Geschichte wieder beschäftigt. Deswegen sagte ich ja, wenn es finanziell nicht gerade ein so großes Loch in deine Kassen reißt, dann mach es und dann vergisst du diesen Menschen auf immer. Ja, aber allen Menschen in Deutschland, das wollte ich einmal sagen, dass die sich das bewusst machen. Egal, was sie für einen Vater haben oder für eine Mutter. Also wenn diejenigen 2 Jahre und 11 Monate bezahlt haben, dann seid ihr statthaft dafür. Das hat mir jetzt ein Notar gesagt, wenn er 3 Jahre Unterhalt bezahlt hat, dann seid ihr die Kinder. Ja. Dann müsst ihr pleschen. Sandra, jetzt habe ich dir meine Meinung gesagt, die Sendung ist gleich rum. Mehr kann ich dir nicht sagen. Das ist natürlich wirklich ein Dilemma, in dem du da steckst. Aber ich würde es so entscheiden, ganz klar, ohne Frage. Bezahlen und fertig. Und fertig, Schlussstrich drunter, nie wieder was damit zu tun haben. Ist schlimm genug, was der Mann angerichtet hat. Könntest du mich mal verbinden, damit ich mal vielleicht eine Adresse kriege von jemand irgendwie, wo ich mal darüber mal reden kann? Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal an, Sandra. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, Das war's für diese Woche und von unserer Staffel, unserer ersten Halbjahrstaffel in diesem Jahr. In der Technik heute Nacht Henrik Hage. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und die erste Sendung findet wieder statt am 30.08. Ich wünsche euch eine sehr schöne und gute Zeit. Den Fußballfans wünsche ich eine besonders schöne Zeit und viel Spannung und viel Feiern und viel Jubeln, besonders jetzt am Sonntag. Da geht es ja erstmal richtig zur Sache gegen England. Das weiß sogar ich als Nicht-Fußball-Fan, dass das ein hartes Spiel sein wird. Wie auch immer, ich wünsche euch eine tolle Zeit und freue mich sehr auf unsere zweite Staffel in diesem Jahr. 30.08. sind wir wieder da. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.